chemische Reaktion innerhalb der... Wenn Sie den Schlitten einer Pistole nach hinten ziehen, wird die Schießfeder und damit der Hammer gespannt. Sobald Sie loslassen, gleitet der Schlitten in die Ausgangsstellung zurück und transportiert eine neue Patrone in die Kammer. Die Waffe ist jetzt geladen. Wenn Sie jetzt abdrücken, wird der Hammer gelöst und der Bolzen zündet die Treibladung der eingelegten Patrone. Die entstehenden Verbrennungsgase entweichen nun in die Kammer. Durch diesen Gasdruck wird die Kugel beschleunigt und die Hülse ausgeworfen. Und der Bolzen zündet die Treibladung der eingelegten Patrone. We're on the wrong side.